der Singer Meister schlag, befindt sich nicht an einem Tag. In Nürnberg der größte Meister mich lehrt die Kunst an Sachs. Schon voll ein Jahr mich schon der Meister, dass ich als Schüler wachs. Schuhmacherei und Poeterei, die lern ich da alleinerlei. Hab ich geschlagen, lern ich Vokal und Konsonant sagen, wichs ich den Traders fest und steif, was ich dann reimt, ich wohl begreif. Den Frieden schwingen im Stich, was stumpf, was klingend, was maß, was zahl, in Leisten, im Schuss kurz, was hart, was nind, hell oder blind, was weisen, was milben, was glitzilben, was pausen, was körner, was blumen, was törner, das alles lern ich mit Sorg und Acht. Wie weit nun meint ihr, dass ich's gebracht? Wohl zu nem Paar, recht guter Schuh. Ja, dein hat's noch gute Ruh. Ein Paar hat manch Gesetz und gepennt, wer doch leicht die rechte Regel fänd. Die richt'ge Naht an den rechten Draht mit gute Füßen stollen, den Paar ich zu versohlen. Und dann erst kommt der Abgesang, dass er nicht kurz und nicht zu lang und auch keinen Reim enthält, der schon im Stollen gestellt, der alles das merkt, weiß und kennt, wird doch immer noch nicht Meister genannt. Diesmal bin ich ein Schuster sein, in die Singkunst lieber für mich ein. Ja, hätt ich nur selbst schon zum Singer gebracht, wer glaubt wohl, was das für Mühe macht? Der Meister Töne und Weisen war viel an Nam und Zahl. Die Starken und die Leisen, er die Wüste allzumal. Der Kurze lang und überlang Ton, die Schreibpapier schwarz tintenweiß, der rote, blau und grüne Ton, die Hagelblüten, Strohhalm, der zarte, der süße, der Rosenton. Der kurzen Liebe, der vergessene Ton, die Rosmarin, der Feigenweiß, die Regenbogen, die Nachtigallenweiß, die englische Zinn, die Zimtrerenweiß, Friedrich Pomeranzen, Prinlinden, die Fresh, die Kälte, die Stiepig-Witz-Weiß, die abgeschiedene Fiedras-Weiß, der Lärsche, der Schläge, der Bellerton, die Menissen-Blümelein, die Meier-Weiß, Gelöbenhaut, Treu-Pelikan-Weiß, die Bogen-Glänzende Tran-Weiß. Hilf im Held! Aus Bühnengleis. Das sind nur die Namen. Nun lernt sie singen, recht wie die Meister sie gestellt. Jed Wort und Ton muss klärlich klingen, wo steigt die Stimme und wo sie fällt. Fangt nicht zu hoch, zu tief, nicht an, als es die Stimme erreichen kann. Mit dem Atem spart, dass er nicht knapp und gar am Ende überschnappt. Vor dem Wort mit der Stimme ja nicht summt, nach dem Wort mit dem Mund auch nicht brummt. Nicht ändert der Glut und Koloratur jetzt zierat, fest nach des Meisters Spur. Verwechselten ihr, würdet gar ihr, verlernt euch und kennt nichts mehr. Der Sonn verschall es auch gelungen, da händiger versungen. Trotz großem Fleiß und Emsigkeit, ich selbst noch bracht es nicht so weit, so oft ich versuch, uns nicht gelingt. Die Knie, Schilder, Meister, Meister, mir singt, wenn da die Jungfernine nicht die Hilfe weiß, sing ich die alten Brot. Nehmt euch ein Beispiel dran und lasst vom Meister weinen, denn Sieger und Dichter müsst ihr sein. Die Meister ein Einladung, einen und nahm, ob jeder kam, ruf ich euch auf als letzten Bobner, der ich mich nenn und bin Fritz Kottner. Sehe da, mein Bobner, hier zur Hand. Kurz vor dem Gesang, einzig Hand, ferner Worte, immer Wort, all das Erzog, bleibt niemand fort. Konrad Nachtigall, bei seinem Schlag, August in Moser, die vielen Mag, Niklaus Vogel, steigt, ist klar. Sagst, da steht er, und ich das will. Verzeiht, Meister, sag's ist zur Stelle. Sixus Beckmesser, immer bei Sachs, lass den Reim, ich lern von Glück und Wachs. Ulrich Eislinger, ihm, ans Volk, Zwitter, ans Schwarz, Sie zum Gut und Freude. Fest. Respektierte Herren, mein Stell und Amt lass ich ihm gern. Nicht doch, Ihr Meister, lass das jetzt fort. Für welchen Antrag bitt ich ums Wort. Das hab Ihr Meister sprech. Nun hört und versteht mich recht. Das schöne Fest, Johannistag, Ihr wisst, beginn wir morgen. Auf grüner Au, am Blumenhag, bei Spiel und Tanz im Lustgelag, an froher Brust geborgen. Vergessen seine Sorgen, ein jeder freut sich, die Singschule Herz im Kirchenchor, die Meister selbst vertauschen mit Kling und Klang hinaus zum Chor. Auf offene Wiese ziehen sie vor, bei hellem Festes Rauschen, das Volk sie lassen lauschen. Gesang mit Laien vor. Zu einem Verbund Wettgesang gestillt in Siegespreise. Und beide preist man weit und lang, die Gabe wie die Weise. Gibt ein jeder, wie kann, so musste ich wohl sinnen, was ich geb zu gewinnen, dass ich nicht käm zur Schand. So hört denn, was ich fand. In Landen viel gereist, hat oft es mich verdrossen, dass man den Bürger wenig weist, ihn karg nennt und verschlossen. An Höfen wie ein niedrer Staat, des bitteren Tadels war die Saat, dass nur auf Schacher und Geld sein Märker Bürger stellt. Was wir im weiten deutschen Reich die Kunst einzig noch pflegen, dran dient ihnen wenig gelegen, hoch wie uns das zur Ehre gereicht und das mit hohem Mut. Wir schätzen, was schön und gut, was wär die Kunst und was sie gilt, das erwart ich der Welt zu zeigen gewillt. Drum hört, Meister, die Gab, die alt weiß, bestimmt ich hab. Gesang vor allem folgt den Preis heran. Am St. Johannistag sei fair, auch mag, dem gebe ich ein Kunstgemugner von Nürnberg, ein Hugner, mit all meinem Gut, bis geht und steht. Zur ihr.